Hallo und herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht der protestantischen Kirchengemeinde Altrib und der katholischen Pfarrei Heiliger Christophorus Waldsee. Heute spricht Frank Aschenberger, der katholische Pfarrer von Altrib. Ich freue mich, dass Sie angerufen haben und ich möchte mit einem gemeinsamen Gebet beginnen. Herrscher des Himmels und der Erde, Gott und Vater der Menschen, an Ostern ist aller Welt offenbar geworden, du bist unser Retter und Erlöser, dein Sohn Jesus Christus hat den Tod überwunden, er ist auferstanden in das ewige Leben hinein. Ich danke dir, dass die Botschaft der Frauen auch mir gilt, auch mir Hoffnung auf Auferstehung und Leben gibt. Mach mich immer mehr zu einem österlichen Menschen, der die Freude weiterträgt, so wie ein kleiner Funke, der ein großes Feuer entfacht. Sei mit deinem Heiligen Geist in meinem Herzen, dass mich die Botschaft der Auferstehung ergreift und ich selbst zum Boten für andere werde. Darum bitte ich durch meinen Herrn Jesus Christus, der bei dir Gott lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Hören wir das Ostergeschehen nach dem Evangelisten Matthäus. Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen, »Fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und voll großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Da steht ein junger Mensch in einer belebten Fußgängerzone, wie man sie dieser Tage nicht mehr erlebt aufgrund des Coronaviruses. Und er spricht zu denen, die vorbeigehen. Wenn wir erst einmal tot sind, dann ist doch alles vorbei. Das Leben ist aus, endgültig aus. Kein Grab hat je wieder einen herausgegeben. Der Tod, der ist für alle gleich. Da zählt kein Geld, kein Ansehen, keine Macht. Und wer tot ist, der ist eben tot. Also nimm dir jetzt, was du kriegen kannst. Genieße es, bevor es zu spät ist. Mit großem Engagement spricht der junge Mann und viele sind stehen geblieben, um ihm zu hören. Sie sehen ihn auf einer ungestülpten Kiste, sie schweigen und sie hören zu. Und der junge Mann, er spricht weiter. Aber das stimmt nicht, ganz und gar stimmt das nicht. Einen hat der Tod wieder hergeben müssen, einen konnte das Grab nicht festhalten, Jesus von Nazareth. Er lebt, und darum hat der Tod sein grausames Spiel ein für alle Mal verloren. Eine merkwürdige Spannung liegt da in der Luft, keiner lacht, keiner setzt etwas dagegen, manche fragen sich, was die anderen wohl denken. So oder so ähnlich, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, werden die Predigten der ersten Apostel ausgesehen haben, in den fremden Städten, an den Orten, wo Menschen zusammenkamen. Immer haben sie etwas ganz und gar Ungewöhnliches zur Sprache gebracht. Und wie diesem jungen Mann wird man auch ihnen die eigene Betroffenheit angemerkt haben. Wie bei diesem jungen Menschen werden auch damals viele Zuhörer weitergegangen sein und vergessen haben, was da verkündet wurde. Vielleicht aber haben sie auch weiter gesucht und weiter gefragt. Denn da wagte ja immerhin einer eine Antwort auf die Frage, die wohl jeden Menschen bewegt. Ist der Tod das Letzte? Ist dann alles aus und vorbei? Wir alle kennen die Antwort des Glaubens seit frühen Tagen unserer Kindheit. Manchmal ist sie uns so vertraut, dass wir sie einfach nur noch mit uns herumtragen, dass wir sie gar nicht mehr bewusst haben. Bei aller Selbstverständlichkeit ist uns das, was Auferstehung bedeutet, gleichgültig geworden. Wir wissen es eben, so ist es. Christus ist auferstanden. Na und? Erst dann, wenn in einer ungewohnten Weise diese Botschaft zu Gehör gebracht wird oder wenn wir unmittelbar betroffen sind vom Tod eines lieben Menschen, dann fragen wir wieder neu nach Ostern. Dann sind wir ganz offen, ganz unsicher. Denn Ostern durchbricht die Normalität, Ostern durchbricht die Selbstverständlichkeit. Das ist mir bei der Feier der Ostergottesdienste als Internetstream vor einer leeren Kirche wieder neu deutlich geworden. Ostern, das Ereignis der Auferstehung, es bleibt geheimnisvoll. So sehr wir uns daran gewöhnt haben, es ist nicht selbstverständlich, es ist nicht normal, es lässt sich nicht ganz ergründen. Die Heilige Schrift, sie versucht uns deutlich zu machen, warum das so ist. Hier handelt Gott. Er erweist machtvoll, dass er stärker ist als das Sterben, stärker als der Tod. Darum erzählt Matthäus vom Erdbeben, darum spricht er von der glanzvollen Erscheinung des Engels, darum zittern und beben die Wächter, die verhindern sollten, dass der Leichnam Jesu entwendet wurde. Und darum gibt es in den Frauen am Grab jenes gemischte Gefühl von Furcht und Freude. Wo Gott in unserer Welt handelt, da bleiben uns eben nur Staunen und Erschrecken, Furcht und Freude. Nie werden wir nachvollziehen können, was in der Auferstehung geschehen ist, denn es übersteigt im wahrsten Sinn des Wortes unseren Horizont. Es liegt außerhalb dessen, was wir als Möglichkeit von uns aus denken können. Und woher kommt die Sicherheit der Jünger und Jüngerinnen, dass Jesus auferstanden ist, die Kraft, es auch anderen weiterzusagen? Die Evangelisten berichten, dass die Jünger und die Frauen das leere Grab sahen und dem Herrn begegneten. Sie erkannten den wieder, der am Karfreitag gestorben war und den sie betrauert hatten. Sie sahen, dass derselbe vor ihnen stand, dem sie so oft begegnet waren, den sie so oft gehört hatten. Und mit dem Erschrecken spürten sie die Gewissheit, ja, er lebt. Gott hat seine Treue zu diesem Jesus auf eine unfassbare Weise über den Tod hinaus gezeigt. Gott hat sich zu dem bekannt, der von ihm sagen konnte, er ist mein Vater, also hat alles seine Gültigkeit, was er gesagt und getan hat. Die Heilung von Krankheiten, die Vergebung von Sünden, die Auferweckung der Toten und das Versprechen, auch ihr werdet leben. In diesem Sinne wünsche ich uns ein frohes und gesegnetes Osterfest zum Ende der österlichen Oktav. Ich grüße und segne sie. Du Gott des Lebens, sei in den Herzen der Menschen, damit die Zukunft eine hoffnungsvolle Zukunft für uns ist. Jesus Christus, der du den ewigen Tod getötet hast, belebe unsere Sinne, damit wir mit ganzer Kraft das Leben lieben. Heiliger Geist, bewege mein Herz, damit wir zum Zeichen der Auferstehung und zu österlichen Menschen werden. Und so segne euch und alle, die ihr im Herzen tragt, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Seien Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören.